So, zum Lob des Marktes kommen jetzt drei weitere Argumente, die zum Teil sowas wie Unterpunkte unter den Punkt Koordinationsleistung sind, zum Teil dann aber auch einen anderen Ton reinbringen, nämlich der Markt verdient ein Lob, weil er eine gelungene Kombination von Freiheit und Zwang ist. Ja, wer jemals, und wie gesagt, das ist heute nicht mehr üblich, weil das andere System ja weg ist, aber wer jemals in der Volkswirtschaftslehre über den Systemvergleich geredet hat oder über die Vorzüge der Marktwirtschaft, der ist auch mit der Alternative konfrontiert worden, freie Konsumwahl oder geplante Bedürfnisse. Und da weiß man, was der Vorwurf des geplanten Bedürfnisses ist. Der Vorwurf, irgendeine Zentralbehörde in der Hauptstadt sagt, was die Menschen brauchen. Als ob die es nicht selber viel besser wüssten. Die sagen, was die Menschen kriegen dürfen und was sie nicht kriegen dürfen. Der Markt ist viel besser. Da entscheiden die Menschen mit Freiheit, was sie haben wollen. Die kleine Unterstellung weiter wird nicht ausgesprochen. Oder die Unterstellung weiter wird der sozialistischen Produktionsweise zum Vorwurf gemacht. Den Leuten wird was vorenthalten. Die Leute kriegen Bedürfnisse diktiert, die sie nicht haben. Und sie kriegen was nicht befriedigt, was sie als Bedürfnis hätten. Und der Marktwirtschaft wird ein Lob attestiert. Dort kann man sich's raussuchen. Aber was kann man sich raussuchen? Was man kriegt und nicht kriegt. Wer dem Markt zugute hält, da findet eine freie Konsumwahl statt. Da entscheiden die Menschen mit ihrem Geldbeutel über ihr Nutzenoptimum. Der redet über den Vorzug der Marktwirtschaft, der darin besteht, dass der Verzicht, dass der Ausschluss von Bedürfnisbefriedigung, dass der in der Marktwirtschaft eben über den Geldbeutel geht. Ja, beschränkt ist die Konsumfähigkeit in der Marktwirtschaft, denken die, gerade so wie in der Planwirtschaft. Aber das Gute an der Marktwirtschaft ist, dort entscheidet man selber, wo man zugreift und wovon man sich dadurch schon ausschließt, weil man hat sein Geld ja schon ausgegeben. Das Gute in der Marktwirtschaft ist also nicht die Befriedigung von Bedürfnissen, sondern die Freiheit dabei. Befriedigt werden sie auch nicht. Aber selber darf man entscheiden, welches unbefriedigt bleibt. Planwirtschaft ist schlimm, weil da werden sie auch nicht befriedigt. Aber da darf man nicht einmal entscheiden, welches unbefriedigt bleiben soll. Wenn also Marktwirtschaftler über den Methoden des Zugangs zum Mittel der Bedürfnisbefriedigung nachdenken, dann denken Sie nach über Methoden der Beschränkung des Zugangs zu den Mitteln der Bedürfnisbefriedigung. Und dann treten Sie in einen Vergleich und sagen, die eine und die andere Produktionsweise. Die Prämisse ist die Härte. Aber um die wird gar nicht groß debattiert. Die Prämisse ist, natürlich muss man die Menschen beschränken beim Bedürfnisbefriedigen. Da käme man ja wohin, wenn die Leute all das sollten kriegen können, was sie brauchen. Ja, ein Grunddogma der Volkswirtschaftslehre, der alte Rechtenwald an der Wieso, hat seinen Lehrstuhl bestritten damit, dass er, jedenfalls die ersten Sitzungen, dass er den Menschen, Ungleichung eingebläut hat. Bedürfnisse hatten am Buchstaben B. B größer G. G ist Güter. B größer G, also wenn's die Abkürzung ist, immer zu B größer G. Ein Grunddogma. Die Bedürfnisse der Menschen kann man nicht befriedigen. Also ist die rationelle Produktionsweise eine, die die Beschränkung der Bedürfnisbefriedigung organisiert. Und jetzt erst kommt der Unterschied, dass Planwirtschaft vielleicht was anders sein könnte als eine unfreie Methode der Bedürfnisbeschränkung, wird überhaupt nicht in Betracht gezogen. In dem Gedanken, wie soll das Politbüro wissen, was den Leuten gut tut? In dem Gedanken wird immer so getan, als ob die Bedürfnisse erstens ein Rätsel wären und zweitens eben prinzipiell unbefriedigbar. Dabei ist in jeder Gesellschaft, die es jetzt gibt, der existente Umkreis der existenten Bedürfnisse absolut fix und bekannt. Man weiß in Deutschland, wie viel Liter Bier man letztes Jahr ausgeschenkt hat. Man weiß, wie viel man produzieren muss, um jedenfalls den Stand vom letzten Jahr wieder herzukriegen. Man weiß, wie viel Kartoffeln gegessen worden sind. Man weiß, wie viele Häupter in dem Land leben, wie viel Wohnraum man also bräuchte, wenn man jedem Menschen 20 Quadratmeter geben wollte. Sind doch keine Rätsel, So zu tun, als ob die Bedürfnisse eine schwer herauszufindende Angelegenheit sind, ist schon selber die ganze Ideologie. Wobei, ich denke, damit geht er in die Richtung und das würde ich heute unterschreiben, wenn man sagt, naja klar, jeder Mensch hätte gern lieber eine größere und eine schönere Wohnung als eine kleinere oder eine feuchtere. Logisch, ganz klar, die Probleme ist aber eher in die Richtung und da kann ich mich gut an das Streit erinnern. Der ging dann nämlich so, wenn der Mensch am Tag sich zwei Weizenbier leisten wollte zu seinem Wäscher, dann täte er quasi in seiner grenzenlosen Trunksucht, der dann verfallen würde, nicht Bier trinken. Und da eben, also quasi das ganze Aufgebläht, so was verrückt ist, dann wird jeder der Schönwert wollen und jeder wieder 200 Quadratmeter, was weiß ich nicht, 80 Abschnitte, 40 Quadratmeter noch. Also das, so habe ich es auch kennengelernt. Also dass einfach die Menschen da unterstellen, dass er nicht vernünftig agieren würde, und dass das Bedürfnis ja völlig getrennt ist von der Vernunft. Also, am Ende noch dafür geredet, dass es ein Mechanismus gibt, ein Marktmechanismus, der das ja in vernünftige und handelbare Formen bringt. Aber der Standpunkt ist doch der, dass die Bedürfnisse maßlos sind, das ist geschränkt werden müssen. Ja, und da wird gerne zu so Beispielen gegriffen, wie, naja, jeder hätte doch lieber eine größere Wohnung als eine kleinere oder jeder hätte doch lieber eine komfortablere als eine schlecht ausgestattete und so weiter. Nach der Seite dessen, dass man da erstmal sagen muss, ja, es ist ein Dokument von sehr viel unbefriedigten Bedarf, den es gibt. Ja, der sollte befriedigt werden. Ja, nach der Seite möchte es ja niemand hören. Jeder möchte es doch hören nach der Seite, na, das siehst du doch, das kann man nicht machen. Also das soll doch gleich führen zu der Einsicht, ja stimmt, also wenn jeder lieber nicht so beengt wohnen würde als beengt, ja das geht nicht, ist ja klar, also müssen wir eine Methode der Beschränkung finden, ist ja völlig klar. Der Gedanke, der Schluss soll so schnell passieren und der passiert ja auch immer und überall. Erst wenn man dann zum Beispiel, wie ich jetzt sage, na gut, dann bau doch gefälligst Wohnraum, so, dass alle Leute anständig wohnen. Anständig wohnen heißt dann halt nicht auf 75 Quadratmeter zu viert, sondern meinetwegen jedem Menschen 30 Quadratmeter oder so. Irgend sowas. Wenn das käme, erst wenn das kommt, dann kommt doch der Nächste und sagt, ja, warum nicht jedem 130 Quadratmeter? So, ja, was leistet dieser Satz? 100, willst du nicht vielleicht lieber 130? Wollen nicht alle eine Villa? Das geht so weit, bis du zu den echt nicht vermehrbaren Gütern kommst. Wollen nicht alle Grundbesitz, und zwar so weitläufig, dass dann der Grund für die 80 Millionen in Deutschland nicht mehr reicht? Na, endgültig, dann hast du endgültig sowas wie einen Naturbeweis der notwendigen Beschränkung. Der Reiz des ganzen Verfahrens ist, dass man dann aber wirklich weggeht von den Bedürfnissen, die es gibt und die Leute wirklich haben, und nur um des Prinzips willen, ja, sich in Extreme treiben lässt, um dem Kritiker zu beweisen, ich erfinde immer noch ein Bedürfnis, das größer ist als die Möglichkeiten der Befriedigung, an die auch du noch glaubst. Also sogar an die Möglichkeiten der Befriedigung, die du glaubst. Ne, und am Schluss landet man dann, und übrigens das ganz wunderbar, fällt mir auch, wenn man dann dort landet. Dann landet man bei von Kindern handgeknüpften Perserteppichen, von Hand zusammengebastelten Sportautos, na und von Grundbesitz, der so weitläufig ist, dass es nicht reicht für alle. Sehr schön, wenn es das ist übrigens, weil man dann endgültig zugibt, dass man nur, also weil man jetzt im Gebrauchswert, den man sich ausdenkt, in den nützlichen Dingen, zu denen man greift, um zu beweisen, Bedürfnisse sind doch größer als die Möglichkeiten der Befriedigung, greift man zu Objekten, die wirklich unmittelbar Ausbeutung sind. Ja klar, immer nur von Kindhand geknüpfte Perserteppiche, klar. Endgültig musst du dann sagen, das stimmt. Das kann man nicht für alle Menschen haben. Lauter Autos, die von Hand zusammengebastelt sind und jedes Auto braucht allein so viel Arbeitszeit, wie ein Mensch das ganze Jahr zum Leben braucht, das können wir ganz bestimmt nicht für alle machen. verhungern sie ja dazwischen. Ja, aber dann sind's doch auch richtig, dann sind's doch Produkte, von denen man sagen muss, ja, die gehen doch bloß, wenn man andere Leute von der Bedürfnisbefriedigung ausschließt. Ja, wenn man sich zu solchen Beweismitteln versteigt, dann quält's mir wieder, weil die Beweise sind ja fast der Beweis, den ich haben will. Ich meine, das ist viel unständiger, und zwar der Streit, der entsteht tatsächlich darüber, ob es volkswirtschaftlich möglich ist, grundsätzlich vier Weisen, die nicht vernünftig, sondern Volkswirtschaft möglich ist, vier Weisen, die anstelle zwei Flächen zu stellen. Ich denke, den Streit würde ich auch nicht so gerne führen, weil ich will mich ja nicht konkret darüber streiten, wenn jemand, ob man jetzt tatsächlich zur Übergabe mehr Wohnraum oder eine Flasche Bier mehr herstellen kann. Ja, das ist letztlich das Umsetzen, was an der Nahrung dann produziert wird, oder die Nahrung oder was auch immer mehr. Ich denke, das ist ein insofern mehr ein Hinterfragen, weil es eigentlich auch, weil es auch wieder so tut, als hätte klar, das hast du am Anfang gesagt, das ist ein Systemvergleich. Wir wollen doch beide dasselbe Resultat erzielen, und ich beweise dir jetzt, dass das ein bisschen mehr, was du dir an Annehmlichkeit vorstellst, am Anfang mit dem gegenüber die beschränkt wird, so ist nicht gut. Also das ist ein verrücktes Beispiel, denn das ist der sich ernsthaft damit in Mathematik. Gut, ich sag gleichgültig, ich kenne das sehr, dass man schnell in die absurden Beispiele kommt, wegen dem Bedürfnis, das sich da drin eben betätigt, aber davon habe ich jetzt das Nötige gesagt worden. Bei dem anderen Beispiel, da merkt man es auch selber, also Weizenbier, da müsst ihr zwei Gläser Weizenbier und wenn du das auch mit vier oder vielleicht fällt es mal einer aus mit sechs, aber da kann man doch gar nicht so maßlos übertreiben, dann muss man ja einfach mehr 130 Bier tragen. Also da hat doch das Bedürfnis schon das maßlos. Am besten gleich Geld, das reicht nie. Ich weiß nicht, ob das der Gedanke war, aber also einerseits finde ich es unbrauchbar zu sagen, ob es volkswirtschaftlich möglich ist, doppelt so viel Weizenbier herzustellen. Da gibt es wirklich keinen in der ganzen Welt, der das bestreiten würde. Also du gibst sozusagen eine rationelle Antwort auf die Frage, wie viel geht. Ja. So, und das ist, und damit das ist okay. Damit springst du aber raus aus der Überlegung, wie das marktwirtschaftliche Denken oder wie die Rechtfertigung der Marktwirtschaft an der Stelle läuft, indem sie sagt, die Beschränkung der Bedürfnisse muss sein und da ist es gut, wenn die Beschränkung übers Geld geht, weil da kann sich jeder raussuchen. So, und an der Stelle war man, und da steckt da Unterstellung drin, nämlich dass die Beschränkung sein muss. Weil sollte der Mangel System, bei der Marktwirtschaft sollte der Mangel nicht eingebaut. Und wenn man sich auf Marktwirtschaft wieder nicht betrachtet, dann gibt es keine Lösung. Da müssen wir einfach nicht aufhalten. Die ganze Überlegung, da gibt es keine Lösung, gefällt mir nicht gut, weil du tust so, wie wenn die ganze Welt sucht, wie man die Bedürfnisse besser befriedigen könnte, und dann gibt es keine Lösung. Der Gedanke will wo ganz anders hin. Der will sagen, Gemecker gegen unsere Wirtschaftsordnung verbietet sich, weil sie ist die optimale Weise, wie man die Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung mit den begrenzten Ressourcen versöhnt oder verbindet. Das ist der Gedanke. So, und jetzt haben wir halt zwei Unterstellungen, die da drin stecken, nämlich nach der einen Seite steckt die Unterstellung drin, die Bedürfnisse sind grenzenlos. So, über die Verkehrtheit dieses Gedankens haben wir gerade geredet, und da war der klassische Satz, jedes Bedürfnis hat sein Maß. Ja, und das war beim Bier jetzt ausgeführt, aber das gilt für alle anderen Bedürfnisse auch. Die gibt's schon, und da gibt's viel Unbefriedigte, aber jedes ist nicht für sich nicht grenzenlos, sondern jedes hat sein Maß. Und die zweite Seite ist, und die hast du gesagt, aber richtig auch jetzt rausgetreten aus dem Ganzen. Und die Produktion, ja, die hat ihre Mittel am Stand der Produktivität und an der verfügbaren Arbeit. Das ist, wenn man raustritt und über die Unterstellungen redet. Der Gedanke selber, also dieses marktwirtschaftliche Argument, das will weder in die Richtung, ja, wie groß sind denn die produktiven Möglichkeiten wirklich? Fragen Sie ja gar nicht. Noch fragen Sie, ja, welche Bedürfnisse gibt's denn, damit wir sie befriedigen? Sondern es ist ganz anders. Die sagen, der jetzige Zustand ist eine ziemlich optimale Koordination dieser beiden grundsätzlich nicht zur Deckung zu bringenden Größen. Und das ist der Reiz, übrigens, das ist auch das ideologisch Schwindelhafte, dass gar nicht behauptet wird, die Bedürfnisse kommen doch zum Zug. Sondern die Behauptung heißt, die Bedürfnisse kommen auf die bestmögliche Weise zum Zug. Mehr geht nicht. Was die Seite anbelangt, inwieweit kann die Produktivität ausgehen, da denke ich, hat jemand schon recht, der sagt, na gut, da ist beispielsweise bei dem Stand der Technik, zwei Weizengläser pro Kopf limitieren und gut, der wird man dann gleich vorrechnen können, mit Sicherheit zerrechnet das dafür, aber in irgendeinem anderen Bereich existente Bedürfnisse nicht in dem Maße befriedigt werden können, weil da Boden und Arbeit und sonst was natürlich verbraucht wird für das Weizen. Also da kannst du dann halt weniger Kartoffeln anbauen oder sonst was oder weniger Autos bauen, irgend so ein Zeug. Also klar, das geht auch wieder von der Unterstellung aus, man will Bedürfnisse befriedigen. Ne? Das habe ich ganz am Anfang gesagt, das ist ein wenig das Problem, weil da tut jemand ja gerade so, als würde man sich darin schon geeinigt haben, ne? Dass das die Prämisse ist. Aber nichtsdestotrotz, das für sich ist doch jetzt eine Wahrheit, ist doch irgendwie klar, dass am Stand der Technik, der halt nur so und so viel von Eigentum machen kann, weil wenn sonst die Ressourcen für was anderes. Nicht zur Verfügung hast. Naja, das Problem, das du aufwirfst, ist eine Variante von Bedürfnisse größer als die Mittel der Befriedigung. Ja, klar. Ja, und der Gedanke ist nicht gut. Der Gedanke ist deswegen nicht gut, weil die Bedürfnisse, die ein Individuum oder eine Gesellschaft gelten lassen will, für die muss es dann halt den nötigen Aufwand treiben. Wenn du mehr willst, musst du halt mehr Aufwand treiben. Wenn der Arbeitstag länger ist, kann man auch mehr herstellen. Wenn man mehr Freizeit will, dann muss man auch mit weniger zufrieden sein. Das gilt fürs Individuum und das gilt für die Gesellschaft. Insofern ist die Behauptung, man hat immer mehr Bedürfnisse, die befriedigt werden sollen, als man befriedigen kann, die ist verkehrt. Die man sich vornimmt, für die muss man halt zum nötigen Aufwand bereit sein. Und am Aufwand hat man vielleicht auch ein Maß für die Wichtigkeit der Bedürfnisse. Ja, also das ist eine sehr gute Antwort jetzt für alle Beschränkungen, die man sich da denken kann, bis auf irgendwelche möglichen Umstände, Ja, mit denen muss man halt umgehen. In der Regel handelt es sich ja dabei auch um letztlich Arbeit, die man in irgendwas einstechen der Produktivität will. Also als solches finde ich das jetzt okay. Es ist bloß wichtig, das ist ein Unterschied zu, natürlich habe ich immer mehr Bedürfnisse, als ich befriedigen kann, und deswegen bin ich fein raus, dass ich meine Selbstbeschränkung über den Markt betreibe. Ja, das ist nämlich die Schwierigkeit, dass am Schluss dann jemand sagt, na ungefähr sowas sagt doch die VWL auch. Sag ja, das nicht stimmt. Das ist doch der Gedanke, den ich bekämpfe. Ja, und getrennt von den Gebrauchsgütern, die man sich überlegt, über Bedürfnisse, das sind sie. Ja, eben, da wird immer das Muster losgemacht. Also, ich meine, die eine Variante war jetzt, jedes Bedürfnis hat sein Maß in sich. So sind sie überhaupt nicht endlos. Und die andere Hälfte ist, man gerät ins Träumen, ja, man sucht mutwillig Beispiele aus dem Bereich des, wirklich mutwillig, des nicht realisierbaren oder des so far out ist, dass jeder schon merkt, ja, da soll jetzt ein Beispiel für nicht realisierbar gefunden werden. Damit man dann sagen kann, ja, siehst du, da hast du die Zeit nicht dafür. Ja gut, wenn man die Zeit nicht dafür hat, soll man sich's besser auch nicht vornehmen. So. Also eine Planwirtschaft besteht darin, dass sie die Bedürfnisse, die sie befriedigen will, und das heißt dann, die kollektiv befriedigt werden sollen, dass man die sich vornimmt und dann den nötigen Aufwand dafür organisiert. Und es ist nicht, ich finde eine Methode, wie ich mehr Bedürfnisse, als ich befriedigen kann, im Auge behalte und das optimal und die optimale Mindererreichung dann anstrebt. Ja, letzteres ist aber das Bild, welches die Marktwirtschaft von sich haben möchte.